Deutsche Tor ist wie vernagelt, meine Damen und Herren. Wie mit Brettern vernagelt. Wer war das, der da gepasst hat? Das war der Prohaska. Aber jetzt habe ich keine Zeit, jetzt kommen wir mal wieder. Da kommt die Flanke rein! Drehmann, da! Da! Da! Da! 1:1! Meine Damen und Herren, wir wurden erhört. Wir wurden erhört, bravo. Die Deutschen sind nervös und im Augenblick drücken die Österreicher unheimlich aufs Tempo. Und jetzt braucht man nur ein bisschen Masel noch. Denn es geht jetzt um sein oder nicht sein. 1978, Konzilia muss nun also gegen die schon relativ tiefstehende Sonne schauen. Hoffentlich passiert jetzt nichts. Bitte, Burschen, lasst euch Zeit, aber nur bitte keine Spielerei. 65 Minuten gespielt, jetzt kommen die Österreicher. Schöne Möglichkeit, Kranke, Schuss, Tor, Tor, Tor, Tor. Also ich kann nicht mehr. 21. Minute. Krieger zur Kranke und der Kranke hat den Ball wohl genommen. Ivan Kopf 2:1. Unfassbar, was sich hier abspielt. Sie fallen einander um den Hals. Nachdem der Kranke, der Hansi-Burli, also sein Papa, der Straßenbahner, wird sich freuen. Also schöner kann man es gar nicht machen. Da fehlen mir die Worte, da müsste ich ein Dichter sein. Und jetzt wird hier die Rapid-Viertelstunde eingeklatscht. Das ist eine Schlacht, die wir sie lange nicht erlebt haben. Und jetzt ein bisschen hart an den Mann, da gehen beide, aber da kann man nichts machen. Das gehört dazu. Und schon wieder geht der Oberacher durch und ist hängen geblieben. 4 Minuten. Und ich muss sagen, unsere braven Burschen, die nun 86 Minuten wirklich großartig gekämpft hatten, sie hätten unter Umständen sogar einen Sieg in Deutschland verdient. Und die Deutschen versuchen jetzt in letzter Sekunde, in den letzten Minuten, vielleicht doch noch ein drittes Tor zu schießen. Jetzt kann Sarah sich noch einen aussichtslos scheinenden Ball reinholen. Es gibt Beifall für ihn, da kommt Kranke. Da! Da! Da! Da! Da! Da! Ivan Naric, Kranke schießt ein. 3:2 für Österreich. Wir fordern es um den Hals. Der Kollege Riffe, der Diplom-Ingenieur Bosch, wir bussen uns ab. 3:2 für Österreich. Doch ein großartiges Tor unseres Kranke. Der hat alles überspült, meine Damen und Herren. Und warten Sie noch ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein Viertel genehmigen. Also das muss miterlebt haben. Jetzt bin ich aufgestanden. Ich glaube, jetzt haben wir es geschlagen. Aufpassen, jetzt Burschen, fällt es nicht um ihn. Bleibt aufrecht stehen. Noch 2 Minuten. Aber noch wollen wir es nicht glauben. Noch wollen wir nichts verschreien. Eine Möglichkeit der Deutschen und daneben. Also der Abramczyk. Opusen möchte den Abramczyk dafür. Jetzt hat er uns geholfen. Der brave Abramczyk und daneben geschossen. Noch 30 Sekunden. 3:2 für Österreich. Nach 47 Jahren, meine Damen und Herren, eine Weltklasse-Mannschaft, die da heute spielt. Und ich traue mich schon gar nicht mehr hinschauen. Und Prohaska haut den Ball ins Aus. Und jetzt ist aus, Ende, Schluss, vorbei, aus. Deutschland geschlagen, meine Damen und Herren.